Lektion 4, Text 3. Was koche ich denn nur? Komm, trink deine Milch, du musst dich beeilen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Ja, ja, immer diese Hetze, ist ja gut. Und komm nach der Schule gleich nach Hause, komm nicht wieder zu spät zum Essen. Was gibt's denn? Ich weiß noch nicht. Was soll ich denn kochen? Ach, irgendwas, was Gutes. Bringst du mir bitte ein paar Joghurts mit? Und eine Tafel Schleckerschokolade. Die mit den Nüssen. Tschüss, ich muss los. Tschüss. Was Gutes. Aber was sagt keiner und nachher schmeckt's dann nicht? Was koche ich denn nur? Ach, ich kann ja mal das Kochstudio anrufen. Wo ist denn die Nummer? Ah ja, hier. 1167. 1167. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht der Küchendienst der Deutschen Postreklame. Sie hören über diese Rufnummer täglich unseren Vorschlag für ein Mittag- oder Abendessen für 4 Personen. Unser Küchendienst will Ihnen helfen, die Frage, was koche ich heute, leicht zu lösen. Wir stellen Ihnen das Menü des Tages vor. Rahmgeschnetzeltes, Spätzle, Bohnen-Möhren-Gemüse. Rahmgeschnetzeltes. 400 Gramm vorbereitetes Schweinefilet, 3 Esslöffel Öl, 1/4 Liter Wasser, 1 Beutel Champignon-Rahmsoße. Schweinefleisch in dünne Streifen schneiden, in heißem Öl anbraten, kaltes Wasser dazugeben, Champignon-Rahmsoße einrühren und bei offenem Topf eine Minute kochen. Ab und zu umrühren. Beigabe, Spätzle, Bohnen-Möhren-Gemüse. 500 Gramm grüne Bohnen, 500 Gramm Möhren, 1/8 Liter Wasser, Bohnenkraut, 1/2 Liter Würfel, klare Fleischsuppe, Pfeffer, Petersilie. Bohnen putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Möhren putzen, waschen und in Stücke schneiden. Wasser zum Kochen bringen. Gemüse, Bohnenkraut und klare Fleischsuppe dazugeben und etwa 20 Minuten bei schwacher Hitze kochen. Vor dem Servieren mit Pfeffer würzen und mit Petersilie bestreuen. Weitere Rezepte, die gutes Kochen leichter machen, bekommen Sie jederzeit kostenlos von unserem Kochstudio. Unsere Anschrift lautet: Rahmgeschnetzeltes. Das ist gut. Nudeln isst Katharina ja gerne. Mal gucken, ob ich noch eine Packung Spätzle habe. Nein, es ist aber auch nichts da. Naja, ich muss ja sowieso einkaufen gehen. Also, was brauchen wir? Ein Kasten Bier. Brot ist noch genug da. Und eine Tüte Milch für Katharina. Ach ja, eine Tafel Schokolade und 3 Joghurts. Na, ich esse auch Joghurt, also 5. Pfeffer und Öl ist da, das brauche ich nicht. Aber dann natürlich noch alles für das Essen. Also.